Angst in mein Gesicht zu blicken. Vielleicht werde ich an dem Anblick ja ersticken. Menschen glotzen mir hinterher. Manchmal möchte ich sie schlachten, als bleibt es dann noch bloß mein Verhalten. Ich bin nun einmal wie ich bin. Wenn man mich formen könnte, okay. Oft habe ich schon hier gestanden und habe mich nicht mehr. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Das Gesicht gehört einem Mann. Wenn ich es könnte, hätte ich es verbrannt. Es tut mir leid, wenn ich war. Für dich werde ich ein anderer werden. Zünde voller Stolz und leere Kerzen. Was hat uns bloß Schicksal angetan. Viele Spiegelbilder habe ich schon zerstört. Viele Scherben habe ich gesehen. Viele Tage habe ich schon so vergeudet. Habe nach meinen Trotten gesehen. Wie ich dir sage, was du mir bedeutest. Ich frage mich an manchen Tagen. Frage mich, wie du dann reagierst, ob du mich überhaupt noch registrierst. Ich stehe vor dem Spiegel, blicke in mein anderes Ich, habe Angst in meine Augen zu schauen, doch weiß ich, meine Sinne es geht. Kurz gesagt bist du mein Traum seit Jahren. Du bist für mich ein eigener Stern. Und genau deshalb habe ich dich so gern. Ist dies hier eine Nacht für dich? Wenn wir nicht drauf antworten, denn ich weiß es nicht. Habe schon so vieles sehen müssen. Sehe abends noch den Abdruck auf dem weiß ja doch, dass er gar nicht von dir ist. Kein Geld der Welt könnte dich bezahlen, könnte es schaffen, dich mir wegzunehmen. Ich werde weiter tagelang auf dich hoffen, bin für dich stehen, meine Türen offen. Weiß nicht und frag dich, darf ich für dich da sein? Oder willst du weiterhin unser Schicksal entzweien? Ganz tief in meine Augen sehen, mit deinen Tränen auf den Wangen blick ich zu dir. Sie fällt, du schaffst sie aufzufangen und bleibst dann bei mir.